Deutschlandfunk, Studiozeit. Wir bringen heute Abend ein Hörspiel, das mit einem Stipendium der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen produziert wurde. Autoren und Produzenten sind Half Past selber schuld. Dahinter verbergen sich der Maler und Performancekünstler Frank Römmele und die Musikerin Ilanit Magascha-Grieg. Beide trugen als Straßenkünstler ihre Stücke in Einkaufsstraßen und Festivals vor. Unterdessen sind sie im Hörspiel und auf dem Theater keine Unbekannten mehr. Das folgende Stück, das übrigens ihr erstes im Hörfunk war, nennen sie einen Science-Fiction-Comic. Er lässt zwischen poppigem Kabarett-Song und melancholischer Ballade eine neue, schöne Welt entstehen, die zum Schluss im Ketchup-Rausch untergeht. Die Produktion wurde ausgezeichnet als Hörspiel des Monats. Die Sündenvergebmaschine, ein Absurdical in 7 Phasen, von Half Past selber schuld. Ich habe eine Zeitmaschine erfunden. Sie rauscht noch ein bisschen, aber sonst ist sie okay. Waren die Menschen weg. Viel Zeit vergangen. Viel Zeit verplempert. Viel Zeit schlafen und viel Zeit erarbeiten. Plötzlich fährt ein guter Schrecken in mich und ich weiß, dass ich ab jetzt alles aufschreiben muss. Zu viele Geschichten sind schon geschehen, ungeschrieben und verloren gegangen. Dort, wo noch vor kurzer Zeit und dann die Wärme, dann das Wasser, dann kamen die Birken. Thank you. unserer Forschung. Weite Teile der Zone werden von birkenähnlichen Pflanzen bevölkert. Von hier oben können wir allerdings nicht genau bestimmen, um welche Familie es sich handelt. Was wir wissen ist, sie vermehren sich rasend schnell und haben in kurzer Zeit Flächen eingenommen, die wir für unfruchtbar gehalten haben. Wir beschließen, unsere Hängekonstruktion zu verlassen, um die Zone zu untersuchen. Gewaltiges Restaurant. Und es singt. Vergnügen. Sie sterben als Nahrung, unterwegs, als Unterhaltung für die Pause. Sie töten sich und andere. Nur Schnecken verrecken zu Hause. Sie singen. Phase 3. Wir sind nicht mehr allein. Wir sind auf vermutlich intelligentes Leben gestoßen. Wir konnten uns rechtzeitig zurückziehen. Allerdings musste rund ein Dutzend unserer Arbeiter ersetzt werden. Plötzlich waren sie wieder da. Ah, Menschen, man muss sie alle lieb haben. Alle lieb haben. Man muss sie alle lieb haben. Wir haben frische Luft, saubere Wurst und Telefon. Immerhin, wir haben einen Namen. Arm ist keine Schande, aber sauber muss es sein. Mir geht's gut. Meine Sorgen möchte ich haben. Deine Geschichte ist aber ganz schön wir. Wir sind aus dem Kino rausgegangen und alles war anders. Vielleicht gibt es ein Drehbuch, das genau vorschreibt, wie alles zu funktionieren hat. Vielleicht ist alles ein Komplott. Vielleicht sind Bücher über Physik nur die zweite Auflage. Vielleicht sind alle gegen mich. Vielleicht sind alle gegen mich. Vielleicht sind nicht alle Badezimmerspiegelschränke weiß. Die Clique. Sind das wirklich meine Freunde? Oder ist es wieder nur eine böse Zusammenrottung? Die Lösung ist absondern. Lösung ist absondern. Alles ist gelogen! Von A bis Z gelogen! Wenn ich genau ziele, kann ich meine schlechtesten Ideen treffsicher im Eimer unterbringen und erst später sortieren. Ich ziele selten genau. Oft sind die Gedanken wirr und der Zufall sortiert alles. Zum Beispiel Frauen und Autos. Ich erschrak und wartete, da wartete das Schlimmste. Doch er zwinkerte mir nur zu. Ich dachte, bestimmt ist alles wie immer in Ordnung. Ordnung. Nur Minuten später sah ich den Tod erneut. Er war nicht schwarz wie beim ersten Mal. Er sagte, er sei aus Budaniki. Er fragte nach meinem Namen. Ich log ihn vorsichtshalber an. Er sagte, er wolle von mir Geld, 7 Stück, weil seine Familie wartete. Ich dachte, bestimmt ist alles wie immer in Ordnung. Später am Tag blieben alle Frauen und Ehepaare stehen oder liefen rückwärts. Da zwang ich mich zu Erklärungen. Zuerst habe ich mich noch geziert, dann gab ich nach. Ich sagte zu mir, na gut, den Tod gibt's mindestens zweimal. Einmal in Schwarz und einmal aus Budaniki. Und vielleicht sogar noch öfter. Ich denke, bestimmt ist alles wie immer in Ordnung. Schon lange ist Pangolantöten nicht mehr nur pures Vergnügen. Auch als Sport ist jetzt kaum mehr Akzeptanz in der Bevölkerung vorhanden. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist lediglich der Anfang der Gewalt. Der letzte Pangolan, er schreit, er ist verzweifelt, er fleht sie an, bitte, bitte helfen Sie mir mit einer Geldspende. Nichts mehr war als nur noch Vakuum. zucken mit Schmerz. Erst zuckt es im Hals, dann zuckt es im Magen. Als letztes zuckt dann das Herz. Füße runter. Sofort. Sonst nehme ich sie mit aufs Revier. Vier Bier! Dumm fickt gut, Geld stinkt nicht. Dumm stinkt nicht, Geld fickt gut. Dumm stinkt gut, Geld fickt nicht. Dumm fickt nicht, Geld stinkt gut. Das Bier war geil und alle hatten eine eigene Meinung. Sagt, ich sorge legal für Unordnung. Ein weiterer bellt, ich sorge mit Gewalt für Sicherheit. Der Hagere verspricht, ich sorge gewaltlos für Unsicherheit. Und die Ordnungskräfte geloben zusammen, wir nehmen betrunkenen Kindern ihre Waffen weg. Hart, hart, schwärzer als schwarz, schwarz. Wenn ich weiter Menschen gucke, bin ich vielleicht unerträglich. Man kriegt seltsame Energien. Bestimmt werde ich ein böser alter Mann, der so aussieht. Phase 4. Nachdem wir verfolgen durften, wie die intelligenten Wesen die Tiere zurückgedrängt und ihre Bauarbeiten auf die gesamte Zone ausgedehnt haben, wird es immer schwieriger für uns, unentdeckt zu bleiben. Sie sind neugierig und haben zahlreiche Wissenschaftler eingesetzt. Wir diskutieren, ob wir abbrechen. Lass uns mal ans Meer fahren, mir ist das jetzt so trocken. Lass uns mal ans Meer fahren, ich brauche etwas Salz. Lass uns mal ans Meer fahren, lass Wasser an die Socken. Lass uns mal ans Meer fahren, ich brauche etwas Salz. Lass uns etwas schneller leben, lass uns etwas schneller leben, lass uns etwas schneller leben, ich bin... Deutschland von heute ist dann schon viele Leute. Wir machen euch schon zu den schwarzen 99,3%. Mit uns könnt ihr schnell erleben. Mit uns könnt ihr schnell erleben. Schnell erleben. Schnell erleben, schnell erleben. Von heute, ich bin die Jugend von heute, ich bin die Jugend von heute, die Jugend von heute. Es ganz schön viele Leute, es ganz schön viele Leute. Wir machen euch natürlich mal zu 99,3%. Wir machen euch natürlich mal zu 99,5%. Und für die Schwarze 99,8%. Mit uns könnt ihr schnell erleben. Mit uns könnt ihr schnell erleben. Schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, schneller leben, möchte noch eine Weile fliegen. Erst seit ich das zu mir nehme, weiß ich, wie gut und gerecht ich bin. Ich möchte alles von oben betrachten, wie gut und gerecht ich bin. Wie gut und gerecht ich bin. Da, da ruft einer. Sorg für mich, ach bitte, bitte, sorg für mich. Ich bin ganz klein, ich brauch nur ganz wenig Wasser. Bitte sorg für mich. Ich bin ganz klein. Ich brauche nur ganz wenig Wasser. Phase 5. Die Entwicklung der Wesen ist viel zu schnell. Überall wimmelt es jetzt von Maschinen und Robotern. Der Aufwand, unentdeckt zu bleiben, ist mittlerweile so groß, dass unsere Beobachtungsmöglichkeiten auf akustische Signale beschränkt sind. Wir brechen ab. Allerdings wird es uns nahezu unmöglich sein, unbemerkt zu verschwinden. Wir behalten uns weitere Schritte vor. Wir haben Angst. Biologie ist ersetzbar. habe, werde ich etwas unternehmen, dass ich nicht weiter auseinanderfallen. Ich falle nämlich neuerdings aus heiterem Himmel auseinander in meine Einzelteile. Und immer, wenn ich mich wieder neu zusammensetze, ist etwas anders als vorher. Biologie ist ersetzbar. Alles, was Batterie hat, muss frei sein. Das Rückgrat ist am schwierigsten, dank die Eingeweide. Sorg für mich. Ach bitte, bitte, sorg für mich. Ich bin ganz klein. Ich brauche nur ein wenig Energie. Sorg für mich. Ach bitte, bitte, sorg für mich. Bestimmt in der Apotheke oder in der Bibliothek. Also schaue ich mir dort alles ganz genau an. Merke mir alles ein für alle Mal. Und ich freue mich auf den Tag, an dem ich meine Konstruktionspläne auswendig kenne. Ich falle nämlich neuerdings aus heiterem Himmel auseinander in meine Einzelteile, Einzelteile, Einzelteile. Dann setzte ich mich erstklassig zusammen und würde mich mit Federn und Perlen verzieren. Die Federn behalte ich, den Rest werf ich vor die Säue, bis ich auseinanderfalle. Ach, bitte, bitte, sorg für mich. Ich bin ganz klein. Ich brauche nur ein wenig Energie. Schmerzen. Schwester Beate, mehr Opiate, und zwar direkt im Herzen. Ja, Herr Doktor, wird gemacht. Ja, Herr Doktor Schmudrigsen. Ja, Herr Doktor Schmackopack. Ja, Herr Doktor Schatzkopf. Welche Einheit darf es denn sein? Ich nehme an, bloß nicht zu klein. Gemäß der Diagnose, wir brauchen eine große. Ja, Herr Doktor. Ja, Herr Doktor. Ja, ja, Herr Doktor. Ja, Herr Doktor. Schwester. Ja, Herr Doktor. Ja, ja, ja, Herr Doktor. Ja, Herr Doktor. Ja, ja, Herr Doktor. Der Patient hat Schmerzen. Schwester Beate! Und zwar direkt im Herzen. Schlucks runter. Schlucks ganz runter. Hello. Staaten auf der ganzen Welt. Gedankenkontrolle. Kranke Superhelden. Ich. Das Gefühl, einen Planeten aus der Umlaufbahn zu stoßen. Warum hat mich das Kryptonit noch nicht umgebracht? Fire wurde krank. Firehorn wurde krank. Und Dr. Phosphorus auch. Und wenn es eine Täuschung ist. Was? Wenn das gar kein Kryptonit ist? Was? Wenn das gar kein Kryptonit ist? Dass ich euch liebe, das macht mich so traurig. Und dafür hasse ich euch. Doch Hass ist so süß. Und dafür liebe ich euch auch noch. Doch dass ich euch liebe, das macht mich so hilflos. Und dafür hasse ich euch. Und ihr habt noch gelacht und euch dabei gedacht, das ist doch eigentlich ein netter Kerl. Der nimmt uns alle mal in den Arm. Der liebt alle Menschen. Und zwar komplett. Ein Kerl wie der. So nett. Tatsächlich, so ist es. Doch dass ich euch liebe, das macht mich so traurig. Das macht mich so traurig und schwer. Und dass ich euch liebe, obwohl ihr so seid, ja, dafür hasse ich euch sehr. Und dass ich euch liebe, weil ihr so seid, das hasse ich an mir noch mehr. Sie hörten den Science-Fiction-Comic Die Sündenvergebmaschine. Ein Absurdikel in 7 Phasen von Half Past selber schuld. Die mitwirkenden Musiker und Sprecher waren Ilanit Margasha-Grieg, Bass, Klavier, Kontrabass und Gesang, Jörg Hahn, Gitarre, Banjo und Soundeffekte, Achim Hagemann, Matthias Heppler, so viele andere. Chor Andreas Wellen, Carsten Lehl und Peter König, Stimmen Josef Götz, Sir Ladybug Beetle, Die Waldgestalt und weitere. Regie und Komposition Ilanit Margasha-Grieg und Frank Römmele.